거예요. 모두 좀 알았는데 이제 아 저기 갔으면 하는 거 예, 이렇게 일본이 넘을 거야. 아버지 내 봤어. 무슨 일 자기가 야 쓰다. Mit Wodkina mehr, die Zeit war irgendwie durch. Ja. Aber das ist geil, da gehen wir jahrelang. Die Zeit ist einfach so, das hat einfach keine Freude. Ist das eher hier grob, ja? Ja, da ist ein Bild von mir. Ja, ist auch so ein Tacker, ja, ja, der den gut findet. Der den gut findet, genau. Also mit Südstaaten geht es hier. Hast du nicht Heilwein für Heilwein? Nein, hab ich nicht. Hast du noch was? Ich baue nämlich so seit längerem jetzt wieder meinen Postkarten. Alles. Ja, oder? Nicht beim nächsten Mal. Nächste Woche, ne? Komm ich nächsten Sonntag komme ich dann. Aber nächsten Sonntag bin ich wieder da. Alle klar, hast du da. In 2 Wochen bin ich gar nicht da. Ja, das riesige Tier, das ist jetzt dein Ding. Ich bin ein Zehner, wenn du da haben willst, aber das muss sein. Das ist ja nicht darunter, ja. Wieso ist das gut? Ja, wieso? Na ja, also hier, das soll ja so ein Tag sein, der dich verehrt. Was ist er hier? Naja, aber von ihm sehen die Bilder immer gleich aus, finde ich. Ja. Das ist halt immer eher drauf. Das stimmt. Naja, gut, das wüsste ich nicht. Das kann ich nicht sagen.